Mama für jede Ebens. Aber nicht vergessen, nichts wie drauf auf den Kohl und seine Verwaltungsbehörde und der ganze scheiß Behördemund. Der Winter wird lang, mit viel Lall und die Kabels oder wie. Doch eins ist ja jetzt klar, dabei sein ist alles. Als erster der sensible Seismograf der saarländischen Kunstszene, Franz Josef Müller. In New York konnten sie ihn nicht halten. Auch London musste er verlassen. Berlin wartet schon. Wir sind stolz, dass wir ihn haben. Am Schlagzeug, nach 2 Jahren Pause, meditative Phase, in sich gehen und so weiter. Thomas Hahn. Der Jüngste der Gruppe, Nesthäkchen und unser Dressmensch. Besondere Freude macht es mir, den Bassisten anzusagen, mit den Schuhen fest auf der guten Mutter Erde, mit dem Kopf irgendwo zwischen den Wolken, Wilma Wilms, der ist am Schlagzeug, Wilma Wilms, der Bass. Im letzten Winter hatte er gar nichts mehr zu fressen. Jetzt lässt er nur noch kochen. Uwe Hinberg, Mr. Hinterwald, heute in Begleitung einer hübschen, dunklen Schönheit aus Springen. Birgit Schackmann. Vielleicht an dieser Stelle herzlichen Dank für alle, die gekommen sind, insbesondere für die Bands, die wir immer für nichts gespielt haben. Helmut Wohler. Nach langem Umherirren haben wir ihn endlich gefunden. Mr. Streich aus New York. Als Wunderbar war alles wie immer, als Wunderbar war alles wie immer. Spinner. quer durch die Straße, erhält der Strahl das Licht. Die Ratten umschwärmen diese Quelle, denn etwas anderes geht's ja nicht. Mein Weg ist weit, meine Kohle halt, ich will mich einsam in dieser Heizerwald. Bitte schick mich nicht nach Haus, denn dort kenn ich mich nicht mehr aus. Ich bin dort am Zuhause, dort zu Hause fand ich nie mein Glück. Ich muss weiter durch Kalt und Licht, einen anderen Weg gefährlich dich. Kalte Nächte unter Brücke, meine Straße führt durch wie ein Tankal. Um keinen Menschen zu begegnen, zu viele kreuzten meine Wege. Weiter, durch Gall, durch Licht, einen anderen Weg, gefährlich nicht. In der Reise durch die Ewigkeit, wie es ausgeht, weiß kein Mensch, ob ihre Gedanken in dieser Endloszeit. Ich muss weiter.